zorn, nicht so zornig sein. Warum bist du so zorn, nicht so zornig sein? Warum bist du so zorn, nicht so zornig sein? Warum willst du so zornig sein? Warum willst du so zornig sein? Erschlage deines Eifers über unserm Haupt, schon über unserm Haupt zusammen. Erschlagen deines Eifers Flammen, schon über unserm Haupt zusammen. Schon über unserm Haupt zusammen. Strafen ein, stelle doch die Strafen ein. Ach, stelle doch die Strafen ein, die Strafen, die Strafen. Stelle doch die Strafen ein, stelle doch die Strafen ein. Geduld, Geduld mit unserem Schwach.